Laut Meldungen hielten die südkoreanischen Organisationen, darunter die Direktion für die Generalmobilmachung der Bevölkerung, am 8. Juli unter anderem in Seoul, Daejeon, Busan, Daegu, Jeju und den Bezirken Gangwon, Nordchungcheong und Südgyeongsang die Kundgebungen für die Abschaffung der sozialen Übelstände ab. Diese Protestaktionen sind ein Kettenglied der Generalstreiks, die Ende Juni begannen. Die Redner verwiesen darauf, dass sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Volkes nicht verbessert hätten, obwohl die Ex-Präsidentin Park Geun-hye des Amtes enthoben wurden und eine neue Regierung angetreten sei.